DJ Fiege. Fickt euch alle. Das Leben ist der Fotzen, aber ja. Das Leben ist für dich eine einzige Party. Du fährst mit offenem Verdeck in deinem Maserati. Solche Tage sollte es hier öfter geben, wenn es nur Sonne gibt und gar keinen Regen. 30 Grad im Schatten und Bier in der Hand. Oder mit einer scharfen Braut am Karibikstrand. Ein leichter Wind pfeift jetzt über das Land. Es beschweren sich schon erste Leute über einen Sonnenbrand. Ohne Getränke ist hier gar nichts zu machen. Schließlich gibt es hier keine halben Sachen. So stellt man sich den Sommer vor. Geiles Wetter und die Vögel singen im Chor. Gott sei Dank gibt es hier CO2, denn dadurch ist es hier so heiß. Mir egal, was die anderen Leute sagen. Ich leg mich nach draußen in meinen Vorgarten. Das Leben ist beschissen, aber du findest es trotzdem Hammer. Drauf geschissen, denn das Leben ist der Pfostenhammer. Arbeitslosigkeit macht nicht zu einem Gossengammler. Doch der Song, den du gerade hörst, ist Pfostenhammer. Du siehst Tod und Gewalt, wenn du die Glotze anmachst. Doch du trinkst ein Bier, du weißt, es ist der Pfostenhammer. Du bist total besoffen, denkst, du müsstest kotzen, aber ist egal, denn das Wetter ist der Pfostenhammer. Auch schlechtes Wetter kann man positiv sehen. Dann kann man mit Shampoo draußen duschen gehen. Für solche Momente hat es Technik zu geben. Denn dann kann man auch mal vor die Glotze gehen. Man muss im Leben alles positiv nehmen. Sollen sich damit doch andere Leute quälen. Selbst ein Autounfall ist nicht so fatal. Denn dann muss ja die Versicherung zahlen. Freu dich doch, keinen Cent im Portemonnaie zu haben. Denn dann hast du nicht mehr so schwer zu tragen. Hast du keinen Job oder auch keine Lust auf Qualen. Egal, der Staat muss ja zahlen. Man kann im Leben auch pessimistisch denken und verrückterweise den falschen Weg einlenken. Vergess doch einmal den ganzen Hass. Das Leben ist eine Party und ein einziger Spaß. Das Leben ist beschissen, aber du findest es trotzdem Hammer. Drauf geschissen, denn das Leben ist der Pfostenhammer. Arbeitslosigkeit macht nicht zu einem Gossengammler. Doch der Song, den du gerade hörst, ist Pfostenhammer. Du siehst Tod und Gewalt, wenn du die Glotze anmachst. Doch du trinkst ein Bier, du weißt, es ist der Pfostenhammer. Du bist total besoffen, denkst, du müsstest kotzen, aber ist egal, denn das Wetter ist der Pfostenhammer. Ja, alles ist der Pfostenhammer. IDF. Wir sollten das Leben viel lockerer nehmen. Da lachen wir drüber. Jawohl. Ich will doch nur eins, ich will leben wie ein Mensch. Auch wenn das Leben als Qualle vielleicht sorgloser erscheinen würde, als Gürteltier oder als Schildkröte oder als Sportbär. Da lachen wir drüber. Jawohl. Das Leben ist beschissen, aber du findest es trotzdem Hammer. Drauf geschissen, denn das Leben ist der Pfostenhammer. Arbeitslosigkeit macht nicht zu einem Gossengammler. Doch der Song, den du gerade hörst, ist Pfostenhammer. Du siehst Tod und Gewalt, wenn du die Glotze anmachst. Doch du trinkst ein Bier, du weißt, es ist der Pfostenhammer. Du bist total besoffen, denkst, du müsstest kotzen, aber ist egal, denn das Wetter ist der Pfostenhammer. Man muss das Leben alles positiv sehen, weil das ist einfach King.